Die CDU-Vorsitzende will, so viel ist klar, eine andere Koalition. Die Verabschiedung des gemeinsamen Wahlprogramms der Union verlief nach den Worten beider Parteivorsitzender einmütig. Gemeinsam plant man Steuerentlastungen, die insgesamt rund 15 Milliarden Euro weniger in die Staatskasse brächten. In der Frage der Gegenfinanzierung bleibt Angela Merkel vage. 2005 haben im Übrigen CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm sehr deutlich gesagt, dass wir eine Erhöhung der Mehrwertsteuer diskutieren müssen. Das war damals richtig und es hat sich dann in der Folge auch als solches herausgestellt. 2009 sind wir in einer völlig anderen Situation und deshalb brauchen wir jetzt keine neuen Belastungen, so ist es auch in unserem Programm niedergelegt, sondern wir brauchen moderate Entlastungen. Vorgesehen ist die Senkung des Eingangssteuersatzes in zwei Stufen von 14% auf 12%. Zugleich soll das Jahreseinkommen, von dem an der Spitzensteuersatz gilt, von 52.000 auf 60.000 Euro für Ledige erhöht werden. Wir müssen verhindern, dass jeder Cent, der als Lohnerhöhung bei den Menschen ankommt, sofort wieder vom Finanzamt einkassiert wird. Wir müssen schauen, dass im mittleren Einkommensbereich das Steuersystem gerechter wird. Die Steuersenkungen will die Union mit anderen Wachstumsimpulsen verbinden. So soll auch das Kindergeld ab dem dritten Kind erhöht, das Schonvermögen für Hartz-IV-Empfänger ausgeweitet und der Kindergartenbesuch langfristig kostenfrei werden. All dies, bekräftigen Merkel und Seehofer, stehe unter Finanzierungsvorbehalten. Soll heißen, das Programm ist nur dann umzusetzen, wenn sich die Bundesrepublik nach der Krise wieder auf einem Wachstumspfad befindet. Eines jedenfalls soll es nicht geben. Da legt Frau Merkel sich fest. Mit mir ist eine Steuererhöhung in der nächsten Legislaturperiode nicht zu machen. Dies dürfen auch die CDU-Ministerpräsidenten Oettinger und Böhmer als Niederlage werten. Beide hatten am Wochenende moderate Steuererhöhungen vorgeschlagen. Trotz der demonstrativen Einigkeit zwischen CDU und CSU bleibt für Bayerns Ministerpräsidenten Seehofer ein Dissens. Wir haben in einem Punkt als CSU die Vorstellung, was die Realisierung der Steuerentlastung betrifft, wie Sie wissen, 2011 und 2012. Dazu sagt die CDU-Vorsitzende nichts. Sie verweist aber darauf, dass die Steuererleichterungen auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode zustande kommen sollen, also spätestens 2013. Seehofer wertet dies als Erfolg, dem ein Versprechen folgt. Wir werden als Christlich-Soziale Union in den nächsten Wochen alles tun, dass wir die Koalition erreichen und dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Bundeskanzlerin bleibt.